Eine Grenze hat Tyrannenmacht. Wenn der Gedrückte nirgends Recht kann finden, wenn unerträglich wird die Last, greift er hinauf getrosten Mutes in den Himmel. Alarmexplosionende Lara-Verdachte. Und dann haben die den Alarm ausgelöst. Ich nehme an, Mordanschlag gegen den Führer. Der Führer unverletzt. Der 20. Juli in gewisser Weise die Gesamtheit des deutschen Widerstandes mit Ausnahme des kirchlichen Widerstandes. Stauffenberg, eine deutsche Biografie. Feature von Michael Marek. Und holt herunter seine ewigen Rechte. Die Droben hangen unveräußerlich und unzerbrechlich, wie die Sterne selbst. Einen Achtjährigen kann der Vater nicht zur Seite nehmen und sagen, pass mal auf, was die Regierung macht, das ist also ein Verbrechen, das ist alles ganz falsch. Politisch war der 20. Juli erfolglos wie sonst was. Ethisch-moralisch. Ist denn nicht nur das Banal, sondern auch die Herausforderung, was kann ich als Militär, was kann ich als Offizier machen, wo sind meine Grenzen von Befehl und Gehorsam? Der alte Urstand der Natur kehrt wieder. Wo Mensch dem Menschen gegenübersteht, zum letzten Mittel, wenn kein anderes mehr verfangen will, ist ihm das Schwert gegeben. Der Güter Höchstes dürfen wir verteidigen gegen Gewalt. Wir stehen vor unser Land, wir stehen vor unsere Weiber, unsere Kinder. Berlin, 20. Juli 1944. Der Attentäter macht sich auf den Weg. Es ist morgens kurz vor 8 Uhr. Eine Ju-52 steigt auf in Richtung Führerhauptquartier, der Wolfsschanze. An Bord der Kuriermaschine Oberst Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Ein sehr profilierter, intelligenter Offizier, der eine ganz starke Persönlichkeit war. Stauffenbergs Auftrag? Adolf Hitler mit einer Bombe zu töten. Die Gelegenheit ist günstig. In seiner Funktion als Generalstabschef des Ersatzheeres soll er Hitler persönlich Bericht erstatten. Knapp 600 Kilometer östlich von Berlin bei Rastenburg in Ostpreußen. Wir sagten ja nicht der Hauptquartier, wir sagten ja nur die Anlage. Das war der gebräuchliche Name, die Anlage, ne? Der 21-jährige Gefreite Kurt Salterberg gehört zum Führerbegleitbataillon und bewacht den Sperrkreis 1a. Hier erteilt Hitler dem engsten militärischen Kreis seine Befehle. Es war alles ziemlich abgeschirmt. Und alle, die jetzt zum Hitler wollten, oder die musste ich kontrollieren. 10.15 Uhr. Stauffenbergs Maschine landet auf dem Flugfeld bei Rastenburg. Der kam von Berlin und außerhalb ungefähr 7-8 Kilometer außerhalb vom Führerhauptquartier, hier unten, da war der Flughafen. Dort ist er mit der Maschine hingekommen und wurde dann mit dem PKW, war der Fahrdienst. Und die haben den Stauffenberg dann abgeholt. Gegen 11 Uhr erreichen Stauffenberg und seine beiden Mitverschwörer, Generalmajor Helmut Stief und Oberleutnant Werner von Haften, die Schaltzentrale der NS-Macht. Hier versammelt sich das Oberkommando der Wehrmacht. Es waren ja jeden Tag zwei Lagerbesprechungen. Die Haupt, die war immer morgens, um 11, 11:30, 12 um die Zeit. Es ist Sommer, es ist heiß, die Lagerbesprechung wird verlegt. Sie ist nicht in einem Bunker, sondern sie ist in einer hölzeren Baracke. Johannes Tuchel, Historiker und Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Ich schätze, die Lagerbesprechung immer so 15 bis 20 Personen waren. Darunter eine Gruppe um Generalfeldmarschall Keitel, Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, die Kurt Salterberg passieren lässt. Keitel hat einen Dauerausweis und wenn der schon 3-4 Meter von einem weg war, dann zog der schon den Ausweis und zeigte den. Aber die Begleitperson, da war Keitel für zuständig, die brauchte ich nicht zu kontrollieren. Und wir haben nur kontrolliert, nur einen Personalausweis. Keine Gepäcksachen, keine Waffen, kein gar nichts. Also wenn deiner gekommen wäre und hätte ein Maschinengewehr im Rücken, ja, den hätte ich durchgelassen. Da hatte ich keinen Auftrag für. Ich sage nachher immer, die Bewachung war so hundertprozentig, war das gar nicht. 11.30 Uhr. Stauffenberg sucht eine Amtsbaracke des Generalfeldmarschalls Keitel auf, um noch einmal Hitlers mögliche Fragen in der bevorstehenden Lagebesprechung durchzugehen. Der Stauffenberg, den habe ich zum ersten Mal gesehen. Der fiel mir natürlich sofort auf, weil er die Augenklappe getragen hat und seine Kriegsbeschädigung und hatte dann die Aktentasche, aber das war nichts Auffälliges, das war ganz normal. Ich wusste aber nicht, wer er war, ich wusste den Namen nichts und ich brauchte ihn ja auch nicht zu kontrollieren, weil er in Verbindung mit Keitel kam. Stauffenberg hat zwei Sprengstoffpäckchen mit dabei. Das eine Sprengstoffpäckchen macht er gerade scharf. Unter dem Vorwand, er wolle sich noch etwas frisch machen, ist er gemeinsam mit Haften in einem Raum. Aufgrund einer Kriegsverletzung kann Stauffenberg die Bombe nicht alleine präparieren. Sein Adjutant Haften hilft ihm dabei. Als sie das zweite Sprengstoffpäckchen scharf machen wollen, werden sie gestört. Mehrere Versuche, den verhassten Diktator zu töten, sind im Frühjahr 1943 gescheitert. Jetzt endlich scheint sich das Blatt gewendet zu haben. Stauffenberg tut das eine Sprengstoffpäckchen in seine Aktentasche, das andere mit dem noch nicht scharfen Zünder wandert in die Aktentasche Haftens. Sie haben keine Gelegenheit mehr, es rauszuholen. Also auch nur die halbe Sprengstoffmenge, die zur Verwendung kommt. 12.37 Uhr. Keitel stellt Stauffenberg Hitler vor und meldet, dass dieser über den Einsatz von sogenannten Sperrdivisionen berichten wird. Stauffenberg legt die Aktentasche mit dem Plastiksprengstoff unbemerkt unter den schweren Kartentisch neben Hitler ab. Ja, und wie dann alle drin waren, ich weiß nicht, ob es 5 oder 10 Minuten waren, da kam der Stauffenberg dann wieder raus und das fiel mir sofort auf, weil er kein Koppel und keine Kopfbedeckung nichts hatte, die Aktentasche nicht. Kurz bevor die Bombe explodieren soll, verabschiedet sich Stauffenberg unter dem Vorwand, telefonieren zu müssen. Es ist jetzt 12.40 Uhr. Da passierte schon mal, dass einer schnell noch irgendwelche Unterlagen holen wollte. Und er kam raus und da habe ich ihn dann kontrolliert. Und er musste den Tagesausweis dann abgeben. Und ich dachte, der will auch gehen und will irgendetwas holen. Noch 2 Minuten bis zur Detonation. In diesen 2 Minuten schiebt Oberst Brandt ahnungslos die Tasche auf die andere Seite des Tischsockels. Das kostet sein Leben und bewahrt Hitler vor dem sicheren Tod. Und dann erfolgt die Explosion. Ne? Ein Papierwirbel und Holz und Splitter und alles, eine ungeheure Qualmwolke. Die Leute kamen, der kam durch das Fenster geflogen, die anderen kamen dann im Moment zur Tür rausgestürzt und fielen auf den Rasen dahin. Das war natürlich ein Durcheinander und alles. Ne? Stauffenberg verlässt den inneren Sperrkreis und beobachtet die Explosion aus einiger Entfernung. Dann hing ein Fernsprecher da von mir zum Wachhabenden. Und ich bin dann sofort an Telefon gesprungen, die erste Reaktion. Ich weiß noch genau, ich habe gebrüllt, Alarm, eine Explosion in der Lagerbaracke. Und dann dauerte einen Moment, Sekunden nur, da gingen die Alarmsirenen los. Im Führerhauptquartier bricht Panik aus. Niemand weiß, was passiert ist. Und die Leute schrien doch um Hilfe und dergleichen. Die wälzten sich da um Boden rum und dann noch die Staubwolke und alles. Zunächst ist unklar, ob Hitler das Attentat überlebt hat. Dann alle schrien sind um Führer, wo ist der Führer? Und dann kam er aus der Baracke raus und wurde von 2 Mann gestützt und das dauerte furchtbar lange. Da kam der Stauffenberg wieder mit dem PKW an mir vorbeigefahren und er stand vorne am Beifahrersitz, da stand er, war ein offener Wagen, da stand er dann und hat dann in Richtung Baracke gesehen und fuhr dann weiter. 13 Uhr. Stauffenberg ist von Hitlers Tod überzeugt. Haften und er verlassen das Führerhauptquartier. Sie wollen so schnell wie möglich nach Berlin, um von dort den Umsturz zu organisieren. Aber im Alarmfall hatte hier vorne die Wache 1, die hatten schon, da standen an der Seite immer fertige Drahtverhaue, die hatten die Straße schon abgesperrt. Dann weiß ich nicht, wie das gekommen ist. Die haben aber den Stauffenberg dann durchfahren lassen und wollte zum Flughafen. Für den Rückflug wartet bereits eine Heinkel 111. Und dort war der Feldwebel, der hat ihm Jochschwierigkeiten gemacht. Und dann hat aber der Kommandant vom Führerhauptquartier dann Anweisungen gegeben, den Stauffenberg durchzulassen. Und dann ist er ja dann zum Flughafen und zurück nach Berlin geflogen. Inzwischen blockiert General Erich Fellgiebel, ein Mitverschwörer, alle Nachrichtenverbindungen des Führerhauptquartiers mit der Außenwelt. Doch die Nachrichtensperre funktioniert nicht lückenlos. Kurz nach 13 Uhr erhält Propagandaminister Josef Goebbels in Berlin Kenntnis von dem Attentat. Hitler ging dann in den Bunker. Er hat sich dann dort umgezogen. Als er aus der Baracke rauskam, hatte er ja ganz zerfetzte Hosen. Bis über die Knie war ja alles zerfetzt. Und die Hände hatte er blutig und ging zusammengebeugt, haben sie ihn weggeführt. War schon eine Schockwirkung auch vorhanden. Und dann hat er sich ja umgezogen und nach einer Stunde oder anderthalb Stunde kam er ja schon wieder frisch angezogen und aufgeputzt, kam er ja dann raus und ist zum Bahnhof gegangen und hat einen Duscher empfangen. Und von da an lief er dann wieder, wo er wieder Hochbetrieb. 13.45 Uhr. Der Reichsführer SS Heinrich Himmler trifft im Sperrkreis ein. Der Verdacht, einen Anschlag verübt zu haben, richtet sich zunächst gegen Mitglieder der Organisation Todt. Die ist für den Bau militärischer Anlagen verantwortlich und rekrutiert dafür vor allem Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge. Stauffenbergs rasches Verschwinden fällt auf. Der Verdacht richtet sich nunmehr gegen ihn. 15 Uhr. Stauffenberg landet in Berlin. Noch vom Flugplatz aus telefoniert er mit seinen Mitverschwörern im Bendlerblock, wo Teile des Oberkommandos der Wehrmacht untergebracht sind. Stauffenberg gibt die Nachricht vom Tod Hitlers durch. Er weiß noch immer nicht, dass sein Attentat gescheitert ist. Erstmal gibt es welthistorisch immer den Zufall. Den kann man nicht einplanen. Der beste Attentäter auch nicht, der beste Planer auch nicht. Die Lagebesprechung wird verlegt. Sie ist nicht in einem Bunker, sondern sie ist in einer hölzeren Baracke. Und die war mit anderthalb oder zwei Schichten Ziegelstein, vielleicht war die ummauert. Stärker wurde die nicht geschützt. Und die Fenster waren offen. Dadurch hat sich der Druck sofort verteilen können. In einer hölzernen Baracke geht die Explosionswirkung nicht nach innen, sondern nach außen. Dadurch auch die wenigen Verletzten. Wenn das jetzt in einem festen Bunker gewesen wäre, mit festen Wänden, dann hätte der Druck ja nicht ausweichen können. Dann wäre es schlimmer geworden. Ne? Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, wird 1907 in Jettingen bei Ulm geboren. Die Mutter, Caroline Gräfin von Yxkill-Jüllenband, entstammt dem schwedischen Adel. Der Vater, Alfred Schenk, Graf von Stauffenberg, ist als Oberhofmarschall der wichtigste Vertraute des württembergischen Königs Wilhelm II. Das Elternhaus gilt als kulturell aufgeschlossen und ist von der preußischen Reformära des 19. Jahrhunderts geprägt. Stauffenberg ist jemand, der aus einem protestantisch-schwäbischen Milieu kommt, der aufwächst, aber auch in einer Zeit der gesellschaftlichen Unruhe in der Weimarer Republik, der erst Architekt werden will, der vielfältige künstlerische Interessen hat, der sich auch als Bildhauer dann später mal versuchen sollte. Mein Vater war ja ein sehr guter Cellist. Der älteste Sohn, Berthold Graf von Stauffenberg. Hat aber dann eigentlich, nachdem er verheiratet war, nicht mehr das Cello in die Hand genommen. Der dann aber entschließt sich zu einer Laufbahn als Berufsoffizier. Stauffenberg war zuerst und vor allen Dingen eins Soldat. 1926. Stauffenberg ist jetzt 19 Jahre alt. Von der Weimarer Republik hält er nicht viel. Die Parteien sind in seinen Augen zu schwach, um nach Kaiserreich und Erstem Weltkrieg ein starkes, neues Deutschland zu errichten, befreit von den Knebeln des Versailler Vertrages. Weil wir adelig sind, glaubt jeder, wir seien eine Militärfamilie. Und das ist in unserem Fall überhaupt nicht so. Abgesehen davon, dass viele für kurze Zeit Soldaten, Offiziere waren, auch aus Grund der Wehrpflicht oder so, hat es richtige Berufsoffiziere bei uns sehr wenige gegeben. Für alle, die das Vaterland und das neue Reich erkannt haben, schreibt Stauffenberg nach seinem Abitur, gibt es nur einen hehren Beruf, den uns die großen Griechen und Römer durch die Tat vorgelebt haben. Des Vaterlandes und Kampfes fürs Vaterland würdig zu werden und dann sich dem erhabenen Kampf für das Volk zu opfern. Das Zweite ist, er ist in seiner Jugend in enger Berührung geraten mit dem Kreis um den Dichter Stefan George. Das war kein Geheimbund im herkömmlichen Sinne, sondern das war eine Staatskonzeption, die auf den Kaiser Friedrich II. Barbarossa, den Staufer, in grauer Vorzeit, möchte man heute fast sagen, zurückgeht. Also eine sehr elitäre Vorstellung. 1929 legt Stauffenberg die Offiziersprüfung als Jahrgangsbester ab. Ein Jahr später wird er zum Leutnant befördert. Stauffenbergs Ideal ist der Frontsoldat. Ich schwöre bei Gott, diesen heiligen Eid. Am 30. Januar 1933 wird Hitler zum Reichskanzler ernannt. Stauffenberg billigt die Idee des Nationalsozialismus und schreibt: Bei aller Gleichschaltung und dem Gesetz der Totalität, für uns ist das alles nicht allzu neu. Keine Partei, sondern Herren machen Umwälzungen. Und jeder, der für seine Herrschaft einen sicheren Sockel sich baut, ist auf seiner Klugheit zu loben. 1933 wird Stauffenberg zum Oberleutnant befördert. Im selben Jahr heiratet er die 20-jährige Nina Freiin von Lerchenfeld. Dass ich dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes Zur Trauung erscheint der junge Offizier in Uniform und mit Stahlhelm. Dem Oberbefehlshaber der Wehrmacht. Unbedingt Gehorsam leisten. Und als tapferer Soldat bereit sein will. Insofern ist es logisch, dass Stauffenberg dann in den 30er Jahren mehrere Lehrgänge macht und dann auch verantwortungsvolle Positionen übernimmt. Wir wissen aus den Jahren um 1933, dass er die Aufrüstung befürwortet hat, dass er auch es als gut ansah, dass Deutschland seine Rolle in der Welt wieder aufnehmen würde. 1936 kommt Stauffenberg nach Berlin an die Kriegsakademie. Eine besondere Auszeichnung für den jetzt 29-jährigen Offizier. Stauffenberg wird in der Führung von Divisionen und größeren Verbänden geschult. In dieser Zeit lernt er Generaloberst Ludwig Beck kennen. Mit ihm wird er 8 Jahre später versuchen, Hitler zu stürzen. In Berlin trifft er auch auf seinen Vetter Peter Graf Jorg von Wartenburg und auf Albrecht Ritter Merz von Quirnheim, seine späteren engsten Mitverschwörer. Alle, die Stauffenberg kannten und ihn geschildert haben, berichten immer wieder vom Charisma. Sie berichten nicht von Arroganz, sondern sie berichten von Hinwendung zum Menschen, von einer unheimlich begabten Kommunikationsfähigkeit. Man darf es wirklich ruhig, glaube ich, in diesem Zusammenhang auch Charisma nennen. Das heißt, man wusste, dieser Berufssoldat ist nicht nur zum Berufssoldaten bestimmt, sondern hier ist auch jemand, der, wenn wir würden es heute vermutlich Führungsqualitäten nennen, besitzt. Stauffenberg träumt zu dieser Zeit von einem großdeutschen Reich. Und er begrüßt den Anschluss Österreichs und des Sudetenlandes. Mein Vater war ja 1938 auch beim Einmarsch ins Sudetenland dabei gewesen, aber da waren wir noch, war ja gerade erst nach Wuppertal versetzt worden. Auch am Überfall auf Polen ist seine Division beteiligt. An seine Frau schreibt Stauffenberg: Das Hervorstechende an diesem Land ist die Verwahrlosung. Nicht nur eine unendliche Armut und Verschlampftheit, sondern der Eindruck des Heruntergekommenen. Bei Stauffenberg finden Sie keine antisemitischen Äußerungen. Sie finden bei Ihnen aus dem Jahr 1939 Äußerungen über Polen, die wir heute mit dem Begriff abfällig bezeichnen würden. Sie finden aber bei ihm und bei anderen nicht jenen nationalsozialistischen Gesinnungsantisemitismus, der den Nationalsozialisten zu eigen war. Nach Kriegsbeginn bekommt Stauffenberg Besuch von seinem Onkel Nikolaus Graf von Uexküll und dem Grafen von der Schulenburg. Beide berichten von Verbrechen, die die Wehrmacht an der polnischen Zivilbevölkerung begangen hat, und fordern Stauffenberg zur Opposition auf. Doch der junge Offizier lehnt das zu diesem Zeitpunkt ab. Im Mai 1940 nimmt Stauffenbergs Einheit am Überfall auf die Niederlande teil. Der anschließende Feldzug gegen Frankreich beflügelt seine militärische Zuversicht. Es ist ein unerhörter Vormarsch, eine wirkliche Invasion. Ein unaufhaltsames Weiterstoßen, dem gegenüber die Franzosen nicht einmal den guten Willen zu kämpfen gezeigt haben. Uns geht es köstlich. Sehr wenig Schlaf, viel sehr guter Rotwein und Sekt. 1940 wird Stauffenberg von der Front abberufen und zum Generalstab des Heeres versetzt. Hier ist er bis 1943 tätig. Stauffenberg muss für Nachschub sorgen und für die Einsatzbereitschaft der Soldaten. Täglich hat er die Unzulänglichkeiten einer ineffizienten militärischen Führung auszugleichen. Durch seine zahlreichen Dienstreisen wird er mehr und mehr auch mit den Verbrechen der SS, aber auch von Wehrmachtsangehörigen konfrontiert. Stauffenberg erfährt von Massenerschießungen, von Deportationen, von der Ermordung russischer Kriegsgefangener und Juden. Die brutale Besatzungspolitik sowie die Deportation und Ermordung der Juden lassen Stauffenberg zu einem immer stärkeren Gegner der Nationalsozialisten werden. Mit erstaunlicher Offenheit bekundet er seinen Abscheu dagegen, wie Menschen von der Heeresführung ohne Sinn geopfert werden. Johannes Tuchel. Es gab vor einigen Jahren Krach darum, dass Hans Scholl vorher begeisterter Hitlerjugendführer gewesen war. Na und? Er hat dann später seine Meinung geändert. Stauffenberg hat die Machtergreifung Hitlers begrüßt, er hat die Aufrüstung begrüßt. Na und? Er hat sich dann später zum kompromisslosen Motor der militärischen Opposition gewandt. Wir wünschen uns Menschen und Helden, die immer quasi nur die Farbe Weiß verkörpern und die von Anfang bis Ende gut sind. Das finden wir aber nicht. 1943 wird Stauffenberg zum Oberstleutnant befördert. Die Niederlage in Stalingrad und an der Ostfront ist bereits besiegelt. Er kritisiert die militärische Führung und wirbt jetzt bei seinem Vorgesetzten Erich von Manstein und anderen Feldmarschällen für ein Attentat auf Hitler. Vergeblich. Es gibt nur eine Lösung. Sie heißt töten. Aber die Kerle haben ja die Hosen voll oder nur Stroh im Kopf. Sie wollen nicht, bemerkt Stauffenberg gegenüber seinen Mitverschwörern. Er beschließt, wieder als aktiver Offizier zu kämpfen und lässt sich im Februar 1943 nach Nordafrika versetzen. Wir wissen nicht genau, warum sich Stauffenberg 1942/43 dann zu einer Frontverwendung, wie es im damaligen Jargon der Zeit hieß, entschlossen hat. Es gibt einige, die Hinweise darauf deuten, dass er möglicherweise wegen seiner lauten Worte der Kritik auch im Führerhauptquartier schon aufgefallen war, dass es also ein Schutz für ihn war, wenn er in einer derartigen Frontstellung erstmal ein bisschen vom politischen Schuss weit entfernt war. Es gibt eine andere Interpretation, die davon ausgeht, dass es tatsächlich die Frustration darüber gewesen ist, die ihn an die Front getrieben hat. Es gibt eine dritte, dass es eine ganz normale militärische Veränderung gewesen ist, nachdem er eine so lange Zeit, das war damals waren 2 Jahre eine lange Zeit, im sogenannten Führerhauptquartier war, war es an der Zeit für eine Frontverwendung, wenn er noch irgendetwas anderes machen sollte. Ich denke, alles drei hat eine Rolle gespielt. Am 7. April 1943 wird Stauffenberg bei einem Luftangriff schwer verwundet. Er verliert die rechte Hand, 2 Finger der linken und ein Auge. Das ist eine existenzielle Veränderung für einen Berufssoldaten. Kurz vor der Kapitulation der deutschen Afrikatruppen wird Stauffenberg über Italien in ein Lazarett nach München gebracht. Doch bereits 6 Monate nach seiner schweren Verletzung tritt er einen neuen Dienst an. Stauffenberg wird Stabschef im Allgemeinen Heeresamt in der Berliner Bendlerstraße. Für Stauffenberg wird es nun zur Lebensaufgabe, Hitler zu beseitigen. Sein neuer Vorgesetzter wird General Friedrich Olbricht, der Hitler ebenfalls stürzen will. Vom Allgemeinen Heeresamt aus knüpft Stauffenberg Kontakte zu anderen Regimekritikern. Sein Arbeitsmittel wird von nun an das Telefon. Ein vielseitig begabter Offizier, der über die Kritik an Hitlers Kriegsführung, über die Kritik an den nationalsozialistischen Gewaltverbrechen, zu einer ganz grundsätzlichen Ablehnung des Nationalsozialismus kam, die konsequent sich gegen Hitler und die nationalsozialistische Diktatur richtete, der aber in Deutschland mit seinem Umsturz keine Militärdiktatur wollte, keine autoritäre Herrschaft, sondern der den Rechtsstaat wieder aufrichten wollte. Inzwischen haben sich mehrere Zentren des militärischen Widerstands gebildet. Beteiligt sind unter anderem die Generäle Ludwig Beck und Friedrich Olbricht vom Oberkommando des Heeres, General Karl Heinrich von Stülpnagel als Militärbefehlshaber in Frankreich, Generalfeldmarschall Erwin von Witzleben als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe West sowie Mitglieder der Heeresgruppe B und des Amtes Auslandabwehr im Oberkommando der Wehrmacht. Hier ist es Henning von Treskow, der zur treibenden Kraft für einen Staatsstreich gegen Hitler wird. Mehrere Versuche, den Diktator zu erschießen oder mit Sprengstoff zu töten, sind bereits gescheitert. Ende November 1943 wird Treskow zum Stabschef der 2. Armee ernannt, die am Südflügel der Heeresgruppe Mitte eingesetzt ist. Damit kann er die Widerstandsaktivitäten in Deutschland nur noch begrenzt beeinflussen. Er hält aber weiter Kontakt zu den Verschwörern in Berlin sowie zu den Brüdern Georg und Philipp von Böselager, die er persönlich für den Widerstand gewinnen kann und die ihm unterstehen. Beide sind überzeugte Gegner Hitlers und sie besitzen das Vertrauen ihrer Mannschaften, Unteroffiziere und Offiziere, zusammen etwa 1200 Mann, die den Verschwörern um Graf Stauffenberg nach dem Attentat zur Verfügung stehen. Das Attentat soll von Stauffenberg selbst ausgeführt werden, da er uneingeschränkten Zugang zu den Besprechungen im Führerhauptquartier hat. Zu den engsten Mitverschworenen gehören Fritz Dietloff Graf von der Schulenburg, Ulrich Wilhelm Graf von Schwerin von Schwanenfeld und Eduard Brückelmeier, die gemeinsam mit Stauffenberg den Umsturzversuch intensiv vorantreiben. Stauffenbergs Freund Merz von Quirnheim beteiligt sich ebenso daran wie Stauffenbergs Vetter Cäsar von Hofacker. Obwohl keiner der Verschwörer einen hohen militärischen Rang bekleidet, verfügen sie in einigen Bereichen über entscheidenden Einfluss. Dabei werden sie unterstützt von einzelnen Freunden, Kameraden und Vertrauten an den Frontabschnitten und in den Wehrkreisen. Niemals aber ist das Netz der Konspiration lückenlos. Vielfach müssen die Verschwörer sogar auf die Zuverlässigkeit von Personen setzen, die ihnen keineswegs als sichere Gegner des NS-Regimes bekannt sind. Juli. Berlin, Bendlerblock. Kurz vor 16 Uhr. General Olbricht löst die ersten Alarmmaßnahmen nach dem Plan Walküre aus. Soldaten, Offiziere geben allen Plänen gerne einen Namen. Diese Namen sind mehr oder weniger sinnvoll. Und ich bin mehrfach schon gefragt worden, ob es einen inhaltlichen Bezug zwischen Wagner-Opern und dieser Namensgebung gibt. Nein, ich vermute, es war ein bestimmter Buchstabe des Alphabets, der mal wieder fällig war. Und so wurde im Jahre 1943 hier im Allgemeinen Heeresamt ein Plan entwickelt. Wie verhält sich die Wehrmacht, wie verhält sich das Heer im Falle eines Umsturzversuches von Zwangsarbeitern, damals Fremdarbeiter genannt? Der Plan Walküre wurde vom Oberkommando des Heeres entwickelt, um innere Unruhen und Aufstände von Zwangsarbeitern im Reich niederzuschlagen. In einem solchen Fall geht die militärische Befehlsgewalt auf ein Ersatzheer über. Auf das Stichwort Walküre hin, so sieht es der Geheimplan vor, sollen wichtige Schaltstellen, vor allem in Berlin, abgesperrt und gegen die Aufständischen verteidigt werden. Und dann kommen Olbricht und andere und verstecken hinter diesem Plan ihren eigenen Plan für einen Umsturz, indem sie nämlich sagen, wir machen einen Plan dafür, dass wir sagen, der Führer ist umgebracht worden und parteifremde Elemente haben die Macht errungen. Und dann bauen wir auf den Mechanismus von Befehl und Gehorsam und bauen darauf, dass ein deutscher Soldat seine Befehle befolgt. 20. Juli, Berlin, Bendlerblock, kurz nach 16 Uhr. General Olbricht teilt dem Befehlshaber des Ersatzheeres, Generaloberst Friedrich Fromm, mit, der Führer sei tot. Walküre müsse ausgelöst werden. Parteifremde Elemente hätten versucht, die Regierungsgewalt zu übernehmen. 16.10 Uhr. Fromm ruft bei Generalfeldmarschall Keitel im Führerhauptquartier an. Dieser bestätigt ihm das Attentat, teilt jedoch mit, dass Hitler lebe. 16.30 Uhr. Stauffenberg und Haften treffen im Bendlerblock ein. Vergessen Sie nicht, Stauffenberg hatte Zugang zu Hitler. Stauffenberg war aber auch derjenige, der hier in Berlin für die Operation Walküre gebraucht wurde. Diese Doppelrolle macht doch die verzweifelte Personalnot der Verschwörer deutlich. Wenn Sie sich die Proportionen angucken, die Offiziere, die kleine Gruppe von maximal 200 Offizieren, die überall im Reich eingeweiht gewesen ist, wenn Sie sich die 30 Offiziere angucken, die den Kern des Staatsstreiches hier am 20. Juli 1944 bilden, und wenn Sie das in der Relation zu dem 9-Millionen-Heer von Wehrmacht und Waffen-SS sehen, dann haben Sie die verzweifelten Dimensionen des militärischen Widerstands gegen Hitler. Generaloberst Fromm weigert sich, Walküre einzuleiten. Den folgenden Wortwechsel hat ein Augenzeuge später vor dem sogenannten Volksgerichtshof geschildert. Weiter kam die Äußerung des Generaloberst Fromm, dann müsse doch irgendjemand aus der Umgebung des Führers dabei beteiligt gewesen sein. Dann müsse doch jemand aus der Umgebung des Führers dabei beteiligt gewesen sein. Worauf Stauffenberg sich etwas aufrichtend mit schrecklicher Stimme antwortete, er selbst sei es gewesen. Stauffenberg erklärte mit einer ganz kolossalen Sicherheit, der Führer ist tot. Bendlerblock, kurz vor 17 Uhr. Fromm wird von den Verschwörern festgenommen. Generaloberst Ludwig Beck entscheidet, dass trotz Zeitverzögerung und unabhängig vom Ausgang des Attentats der Umsturz versucht werden soll. Am 20. Juli 1944 stellt Reichskriminalpolizeidirektor Arthur Nebe, Chef des Reichskriminalpolizeiamtes in Berlin, hier Kriminalpolizisten zum Schutz des Umsturzes ab. Das hat er in dem vollen Bewusstsein getan, dass er auf der alliierten Kriegsverbrecherliste ganz oben gestanden hat, weil er 1941 am Massenmord an mehr als 45.000 Menschen beteiligt gewesen ist. Nebe gehört mit zu denjenigen, die am 20. Juli gehandelt haben, auch in dem Bewusstsein, dass das für ihn kein Freikaufen gewesen wäre, aber möglicherweise auch in dem Bewusstsein einer Reue über das vorher Geschehene. Wolfsschanze, 17.30 Uhr. Hitler, Keitel und Himmler treffen ihre Gegenmaßnahmen. In einem Telefongespräch wird Goebbels von Hitler aufgefordert, eine Rundfunkmeldung zu bringen. Mordanschlag gegen den Führer. Der Führer unverletzt. Auf den Führer wurde heute ein Sprengstoffanschlag verübt. Der Führer selbst hat außer leichten Verbrennungen und Prellungen keine Verletzungen erlitten. Er hat unverzüglich darauf seine Arbeit wieder aufgenommen und wie vorgesehen den Duce zu einer längeren Aussprache empfangen. Ein Verhängnis will es, dass ein Hitler-treuer Offizier, Major Otto Ernst Rehmer, das Berliner Wachbataillon befehligt. Rehmer erhält das Alarmstichwort für Walküre. Statt seine Befehle zu befolgen, macht der erste Major Rehmer hier, der im Wachbataillon ist, was macht er? Er befolgt eben nicht seine, sondern das kann alles nicht sein. Hier wird nicht geputscht. 19 Uhr. Rehmer lässt sich zu Goebbels fahren. Der stellt ein Ferngespräch her zwischen Hitler und dem Offizier. Der Führer sagte, hören Sie mich, erkennen Sie auch meine Stimme? Ich antwortete ihm, jawohl, mein Führer. Er gab mir seine klaren, eindeutigen, jeden Zweifel ausschließenden Befehle. Und in dem Moment ist eigentlich schon dieser Versuch der Operation Walküre in Berlin zumindest gescheitert. Stauffenberg telefoniert derweil unermüdlich. In der Absicht, andere hohe Offiziere für den Umsturz zu gewinnen. Ein gut gemeinter Versuch, ein cleverer Versuch, aber von anderen Voraussetzungen ausgehen, als sie der Realität des Jahres 1944 entsprachen. Es gab keine Alternativen, als zu diesem genialen Versuch zu greifen, der dann aber in der Realität an der zu geringen Manpower, wie man es heute nennen würde, scheiterte. In Paris wagen aufgrund des Anrufs von Stauffenberg dessen Vetter Cäsar von Hofacker und General Karl Heinrich von Stülpnagel den Umsturz. Sie lassen Gestapo und SS entwaffnen und gefangen setzen. Gleichzeitig bemühen sie sich, den Oberbefehlshaber der Heeresgruppe B, Generalfeldmarschall Günther von Kluge, zu gewinnen. Zunächst schwankend verweigert der schließlich die Teilnahme am geplanten Umsturz, als er von Hitlers Überleben erfährt. Führerhauptquartier. Hitler ernennt Heinrich Himmler als Nachfolger des von den Verschwörern festgesetzten Fromm zum Befehlshaber des Ersatzheeres. Bendlerblock, kurz nach 19 Uhr. Mehrere Anrufer aus den stellvertretenden Generalkommandos im Reich wollen Gewissheit über die Situation haben. Stauffenberg erklärt wiederholt, dass Hitler tot sei und das Ersatzheer die Befehlsgewalt übernommen habe. Und ich rief, ohne zu wissen, dass Stauffenberg der Attentäter war, bei ihm an und ich sage, Herr Oberst, ich weiß gar nicht, was los ist. Hier ist eine fürchterliche Unruhe. Wir sollen alle nach Berlin marschieren und da einen Aufstand oder einen Putsch niederschlagen. Friedrich Karl Graf Pfeil gehört zum Stab um Generaloberst Fromm und kennt Stauffenberg aus der Bendlerstraße. Da antwortete Stauffenberg in einem so gehetzten und nervösen Ton: Wir müssen jetzt alle zusammenhalten. Es geht um das Schicksal Deutschlands und ganz schnell und bitte, bitte. Und ich weiß nicht mehr, was er im Einzelnen gesagt hat, dass ich so erschrocken war von seiner Nervosität und von seiner Unruhe und immer überlegte, was soll ich jetzt tun? Irgendetwas Fürchterliches ist geschehen und ist anscheinend schiefgegangen. Berlin gegen 20 Uhr. Eine Panzerersatzbrigade erhält den Befehl, den Putsch niederzuschlagen. 20.15 Uhr. Generalfeldmarschall von Witzleben verlässt den Bendlerblock. Er hält den Umsturzversuch für misslungen. Am späteren Abend war klar, Hitler hatte das Attentat überstanden. Ludwig Freiherr von Hammerstein. Er sollte im Bendlerblock für die Bewachung hitlertreuer Militärs verantwortlich sein. Und es war klar, dass das Wachbataillon nicht mitmachen würde. Und infolgedessen war in Berlin jedenfalls die Chance, dass man trotzdem den Staatsstreich zum Erfolg führen könnte, praktisch gleich null. Gegen 22 Uhr bricht ein schwer bewaffneter Trupp hitlertreuer Offiziere in die Bendlerstraße ein mit dem Ruf für oder gegen den Führer. Und ich bin dann am späten Abend, als die Gegenaktion in der Bendlerstraße anlief, habe ich durch meine Ortskenntnisse dort den für einen Soldaten sicherlich schwierigen Entschluss gefasst, auszureißen. Kurz nach 22 Uhr, Stauffenberg telegrafiert nach Paris zu Oberst von Linstow. Alles ist verloren. Und das ist mir durch meine Ortskenntnis, ich bin dort aufgewachsen in diesem Komplex, weil mein Vater als Chef der Heeresleitung dort seine Büros und seine Wohnung hatte, ist es mir gelungen zu entkommen und in Berlin unterzutauchen. Bendlerblock, 22.50 Uhr. Der bewaffnete Gegenstoß endet mit der Befreiung Fromms. Der Generaloberst lässt die Verschwörer verhaften und verkündet sein standgerichtliches Urteil gegen von Haften, Olbricht, von Quirnheim und Graf Stauffenberg. Deutsche Volksgenossen und Genossinnen. Der Rundfunk ist eine wichtige Stütze des NS-Staates. Ihm fällt nun die Rolle zu, das Regime vor dem drohenden Umsturz zu bewahren. Eine ganz kleine Clique ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich unvernünftiger, verbrecherisch dummer Offiziere hat ein Komplott geschmiedet, um mich zu beseitigen und mit mir den Stab praktisch der deutschen Wehrmachtführung aufzuraffen. Als Hitler gegen Mitternacht über den Rundfunk zu den Deutschen spricht, stellt seine Stimme die alten Gehorsams- und Befehlsstrukturen endgültig wieder her. Bendlerblock zwischen 23.15 Uhr und 23.45 Uhr. Generaloberst Ludwig Beck erhält Gelegenheit zur Selbsttötung und wird nach Misslingen von einem Feldwebel erschossen. 0.15 Uhr. Graf Stauffenberg, von Haften, Olbricht und von Quirnheim werden durch ein Sonderkommando im Hof des Bendlerblocks erschossen. Es lebe das heilige Deutschland, sollen Stauffenbergs letzte Worte gewesen sein. Die Offiziere, die beteiligt waren, Stauffenberg, Tresco, Olbricht und so weiter, Merz von Quirnheim, die beiden Haftens, haben alle geglaubt, wenn wir, Operation Walküre hieß das Stichwort, wenn wir dieses Stichwort ausgeben, dann funktioniert auch alles. Die Wehrkreise schwenken um, die militärischen Dienststellen im ganzen Reich und erst hinter der Front und später auch an der Front gehen dann zu uns über oder befolgen einfach die Befehle und damit tun sie, was wir wollen. Joachim Fest, Historiker und Publizist. Das war, glaube ich, eine etwas zu einfache Rechnung. Ich habe mit vielen ehemaligen Offizieren nach dem Krieg darüber geredet und auch gestritten. Ich war immer der Ansicht, das konnte nicht funktionieren. Da waren zu viele Leute, die doch mindestens ihre Loyalität Hitler gegenüber für mindestens so hoch hielten wie einen Befehl, den sie ausführen sollten. Als ich am Mittag durch einen Telefonanruf aus dem Führerhauptquartier von dem scheußlichen Verbrechen unterrichtet wurde, Josef Goebbels nach dem misslungenen Attentat, das kurz vorher gegen den Führer und seine engsten militärischen Mitarbeiter unternommen worden war, ging es mir so, wie es wohl allen Deutschen ergangen ist. Ich hatte einen Augenblick das Gefühl, als beginne der Boden unter mir zu wanken. Entgegen der verlogenen Rhetorik des Propagandaministers ist die Widerstandsbewegung des 20. Juli 1944 sehr viel breiter, als Goebbels im Rundfunk glauben machen will. Ausgelöst durch die Hand eines gemeinen Verbrechers, der im Auftrag einer ehrgeizigen, gewissenlosen kleinen Clique von Glücksrittern und Hasardspielern die Hand erhoben hatte, um dem uns allen teuersten Leben, das wir auf Erden kennen, ein Ende zu setzen. Stauffenberg führt viele Gegner des Regimes zusammen und findet unter ihnen enge Freunde. Dazu gehören Männer und Frauen, Offiziere und Diplomaten, Kirchenvertreter, Arbeiter, sozialdemokratische, kommunistische und konservative Politiker. Auch solche, die der Demokratie reserviert gegenüberstehen. Auf dem niederschlesischen Gut Kreisau von Helmut James Graf von Moltke hatte sich schon seit 1940 ein Freundeskreis oppositionell Gesinnter gebildet, der sich ständig erweiterte. Obwohl viele aus unterschiedlichen sozialen Schichten und politischen Traditionen kommen, eint sie alle der Kampf gegen den Nationalsozialismus. Konsens ist, dass Hitler beseitigt werden muss, um eine Neuordnung in Deutschland zu erreichen. Ob das auch einen Mord einschließt, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Gerade die christlich motivierten Oppositionellen scheuen davor zurück, einen Menschen zu töten. Der Gastgeber, Helmut James Graf von Moltke, lehnt ein Attentat ebenfalls lange Zeit ab. Er ist dafür, Hitler festzunehmen und vor ein Gericht zu stellen. Im 20. Juli verdichtet sich ein großer Teil der Widerstandsbestrebungen und es soll nicht vergessen werden, dass Reichwein und Leber offenbar mit Billigung von Stauffenberg, Trott und Schulenburg bewusst Kontakte zu der damaligen inneren Zentralleitung der Kommunisten in Deutschland aufgenommen haben. Hans Mommsen, Historiker. Insofern symbolisiert der 20. Juli in gewisser Weise die Gesamtheit des deutschen Widerstandes mit Ausnahme des kirchlichen Widerstandes und des Widerstandes von Einzelnen. Ihre politischen Pläne und Programme waren nicht in Stein gemeißelt. Es gab mal einige, die sagten, Gördeler sollte das Amt eines Reichskanzlers übernehmen. Andere, die sagten, es sollte Sozialdemokrat Julius Leber machen. Diese Ziele der Gruppen um Stauffenberg auf der einen, um Leber, Gördeler auf der anderen. Das erste war, dass sie eigentlich den Rechtsstaat in Deutschland wiederherstellen wollten und die Geltung der Menschenrechte in Deutschland wiederherstellen. herstellen wollten. Was die Herstellung eines demokratischen Systems anging, da war man sicher, man wollte nicht zurück zur Demokratie von Weimar. Man wollte also etwas Neues. Aber auch darüber gab es durchaus unterschiedliche Vorstellungen. Grundsätzlich wollte man den Krieg beenden. Ob man den Krieg nur im Westen beenden sollte oder an beiden Fronten, gab es über unterschiedliche Auffassungen durchaus auch noch. Auch das war noch nicht klar. Grundsätzlich hatte man die Hoffnung, dass man mit den Alliierten in Verhandlungen treten könnte. Unter den Offizieren des 20. Juli finden sich viele, die Hitler zunächst zugejubelt hatten und sich erst zum Widerstand entschließen, als die militärische Niederlage sich abzeichnet. Nur wenige aus der konservativen Führungselite, wie Helmut James Graf von Moltke, stehen den Nationalsozialisten von Anfang an mit Skepsis oder sogar mit Ablehnung gegenüber. Sie haben in den vergangenen Jahren heftige Diskussionen darüber gehabt, inwieweit etwa die nationalsozialistischen Gewaltverbrechen als Motor auch des militärischen Widerstandes gedient haben. Wie lange brauche ich, um Wissen umzusetzen? Wie lange dauert es, bis ich auch um Verbrechen weiß und dann versuche, etwas dagegen zu tun? Das sind hochkomplexe Prozesse, die dort abgelaufen sind. Nach dem missglückten Attentat geht das NS-Regime unbarmherzig gegen die Putschisten und ihre Familien vor. Rund 700 Personen werden verhaftet, auch unbeteiligte Angehörige. Die Nationalsozialisten verhängen Sippenhaft. Die Ehefrauen und Eltern der Attentäter sollen als ehrlos gelten. Ich habe 1944, Anfang Juli, die Aufnahmeprüfung gemacht fürs Gymnasium. Dann sind wir in Ferien gegangen. Während der Ferien fand der 20. Juli statt. Stauffenbergs ältester Sohn Berthold war damals 10 Jahre alt. Natürlich war es schrecklich in der Beziehung, dass man von der Familie getrennt war und überhaupt nicht über sie wusste. Ja, meine Mutter ist ja abgeholt worden am 23. nachts, meine Großmutter Tag danach und dann waren wir allein. Aber auch die Kinder werden von der Gestapo verschleppt. Berthold Graf von Stauffenberg wird zusammen mit seinen 3 Geschwistern nach Bad Sachsa gebracht, wo sie unter falschem Namen leben müssen. Muss man eben das schön trennen von der eigentlichen Behandlung dort. Und da habe ich selbst nichts Schlechtes erlebt. Das muss man einfach so sagen. Die waren freundlich zu uns. Es wurde niemals irgendwelche Andeutungen gemacht, über wer wir eigentlich waren und was mein Vater für ein Verbrecher war oder was. Gar nichts. Darüber schweigen, aber sonst konnte er denen ganz normal umgehen. Das Strafgericht, das jetzt vollzogen werden muss, muss geschichtliche Ausmaße haben. Auch die eine unklare Stellung bezogen haben, haben das verdient. Josef Goebbels, Tagebucheintragung vom 23. Juli 1944. Überhaupt sollen alle Generäle, die in das zivile Leben hineingegriffen haben oder sich außerhalb der Verfassung stehende Gewalt anmaßten, vor den Volksgerichtshof gebracht und zum Tode verurteilt werden. Es kommt zu den berüchtigten Schauprozessen vor dem sogenannten Berliner Volksgerichtshof. Ich will, dass Sie erhängt werden, lässt Hitler den Vorsitzenden Richter Roland Freisler wissen. Die Todesurteile stehen schon vor der Verhandlung fest. Es ist ein ganz kleiner Klüngel verbrecherischer Elemente, die jetzt unbarmherzig ausgerottet werden. Während Freisler in rotem Talar auftritt, werden die Angeklagten unter entwürdigenden Umständen vor das Tribunal gestellt. In geflickter Kleidung, ohne Hosenträger oder Schnürsenkel. Die Angeklagten bezeichnet Freisler als Lumpen, Verbrecher, Verräter, Charakterschweine. Auch Wolf Graf von Heldorf. Frage nun nur jetzt, wo Sie sehen, was angerichtet ist, denn das sehen Sie ja auch. Was sagen Sie zu Ihrer Tat? Sie treulos. Das hat ja nun niemand gehört. Dass ich treulos geworden bin. Dass Sie treulos geworden sind, das ist negativ. Positiv heißt es ein Verräter. Ja oder nein? Wie? Ja. Ja. Generaloberst Erich Höppner am 7. August 1944. fühle mich nicht in dem Sinne schuldig und als Schweinehund, dass ich jetzt selber mich richten muss. Ich will das, was ich getan habe, auch von meiner Familie verantworten. Ich fühle mich nicht in dem Sinne schuldig und als Schweinehund. Ich will das, was ich getan habe, auch von meiner Familie verantworten. Jawohl. Sagen Sie mal, welche zoologische Charakterisierung hätten Sie denn nun als Gericht hier angesehen, für das, was Sie getan haben? Wenn Sie die ablehnen, ist nein, der Esel ist eine Sache des Intellekts. Schweinehund ist eine Sache des Charakters. Im Namen des deutschen Volkes, Ehrgeizzerfressene, ehrlose, feige Verräter sind Karl Gördeler, Wilhelm Leuschner, Josef Wirmer und Ulrich von Hassel. Statt mannhaft wie das ganze deutsche Volk dem Führer folgend unseren Sieg zu erkämpfen, verrieten sie das Opfer unserer Krieger, Volk, Führer und Reich. Sie werden mit dem Tode bestraft. Bis zum April 1945 werden im Gefängnis Berlin-Plötzensee 89 Menschen ermordet, die den Widerstandskreisen des 20. Juli angehört oder diese unterstützt haben. Von der Hinrichtung ihrer Männer erfahren die Ehefrauen durch eine amtliche Benachrichtigung. Die Veröffentlichung einer Todesanzeige ist den Hinterbliebenen verboten. Die Kosten für die Schauprozesse müssen die Familien bezahlen. Mit bürokratischer Akribie wird ihnen die Kostenaufstellung zugesandt. Von der Gebühr für die Todesstrafe bis hin zum Porto für die Zustellung der Todesurkunde. Alles ist darin erfasst. Nach 1945 ist es erst einmal grundsätzlich so gewesen, dass wir in Deutschland das Volk ja nicht ausgetauscht haben, sondern in Deutschland lebten dieselben Menschen wie vor dem 8. Mai 1945. Das heißt, der Widerstand gegen den Nationalsozialismus wurde nicht als Widerstand gegen eine Diktatur wahrgenommen, sondern die Widerstandskämpfer, egal welcher Couleur, galten erst einmal als Verräter. Vor dem Hintergrund der politischen Bewertung, wenn Sie überlegen, die Überlebenden des 20. Juli 1944 wurden nie in irgendeine Entschädigungsregelung einbezogen. Dafür gründete man die private Stiftung Hilfswerk 20. Juli 1944. Die Witwe eines nach dem 20. Juli 1944 hingerichteten Generals musste noch bis zum Jahr 1961 vor bayerischen Gerichten um ihre Pension kämpfen. Die Urteile des Volksgerichtshofes blieben bis zum Jahr 2003 in Geltung. Die Urteile des Reichskriegsgerichts sind bis heute noch in Geltung. Stauffenberg, eine deutsche Biografie, ein Feature von Michael Marek. Es sprachen Stefko Hanuszewski, Matthias Max Herrmann, Peter Heusch, Volker Risch und Moritz Stöpel. Technik Helmut Becker, Regie Marlene Breuer, Redaktion Dorothee Meyer-Karweg und Hans Sarkowitsch. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2008.